Impuls. Lehre. Der Mensch kann sich alleine nur dann ausrichten, wenn ihm auch der Raum dafür zur Verfügung steht. Ein Geist wird alleine nur dann bei ihm freigesetzt werden können, wenn da etwas Lichtes an ihm vorgekommen ist. Alle Füllen sind eine direkte Folge der Lehre. Lehre aber, das würde nichts sein. So etwas wird damit angesprochen. Ein Wechselbad der Relationen verhilft uns Menschen alleine nur zu einer Verstrickung von uns selbst. Besser wird es da sein, alles und nichts endlich frei zu machen. Wer seine eigentlichen Dinge richtig erkennen kann, der hat auch etwas davon, das so zu tun.